Ihr Lieben, ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Willkommen zu einer neuen Talk Radio Woche. Wenn ihr mit mir reden wollt, heute Nacht, über welches Thema auch immer, ruft mich ganz einfach an. Telefonnummer 0180 5678 111 und die Faxnummer 0180 5678 110. Erster Anrufer in dieser Woche, an diesem Tag, in dieser Nacht, Andreas, 33 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo Jürgen. Andreas. Jürgen, ich habe ein ganz großes Problem. Und zwar ist meine Tochter vor knapp ein halbes Jahr vergewaltigt worden. Mhm. Wie alt ist deine Tochter? Meine Tochter ist jetzt 5,5. 5,5? Mhm. Erzähle mal etwas zu der Tat. Ja, also das war so, ich habe mit meiner Tochter Urlaub gemacht auf meinem oder unserem Campingplatz und bin da auch schon seit längerem. Und da war ein Nachbar, den habe ich dann gebeten, halt mal eine Stunde aufzupassen, weil ich auch alleinerziehend bin. Mhm. Und als ich dann vom Einkaufen zurückkam, habe ich dann meine Tochter schreien hören, bin in den Wohnwagen gestürzt und habe den Kerl auf meine Tochter erwischt. Auf diesem kleinen Kind? Auf diesem, ja. Und dann? Ja, dann bin ich natürlich ausgerastet, hab den zusammengeschlagen. Mhm. Und glücklicherweise, kann ich einerseits so sagen, haben mich dann Nachbarn zurückgehalten. Und ja, dann haben wir halt Polizei gerufen, der ist verhaftet worden, hat auch eine Aussage gemacht. Hat das abgestritten? Nein, er hat zugegeben, es gab auch nichts abzustreiten. Es gab auch genug Zeugen. Wie gesagt, die Nachbarn haben das dann ja auch gesehen. Mhm. Aber sie haben wahrscheinlich nicht die direkte Tat gesehen, ne? Aber Gott sei Dank hat er es zugegeben. Ja, er hat es dann auch zugegeben, weil meine Tochter wurde auch die ganze Nacht vernommen von der Polizei. Mhm. Und ja, dann hat man den Kerl wieder laufen lassen am nächsten Tag. Man hat ihn laufen lassen? Man hat ihn laufen lassen, weil er ein Geständnis gemacht hat und weil er einen festen Wohnsitz hat. Und mich hat man erstmal in Schutzhaft genommen. Dich hat man in Schutzhaft genommen? Ja, weil er Angst vor mir hatte. Er hat gesagt, und das Kind? Du bist alleinerziehender Vater. Das Kind ist dann erst zu meiner ehemaligen Schwiegermutter hingegangen. Und dann hat man mich auch 2 Tage später wieder laufen gelassen. Immerhin, du warst 2 Tage im Knast. Dein Kind ist vergewaltigt worden. Du warst 2 Tage im Knast. Ja, weil... Geht hier schon wieder überhaupt nicht in meinen Kopf rein. Ja, weil ich dem Täter gegenüber gewalttätig war. Mhm. Hieß es dann. Herr Zimmer, ich muss kurz was fragen. Du sagtest, das Kind ist vergewaltigt worden. Ist es zum direkten Geschlechtsverkehr gekommen? Nein, also in ihr eindringen konnte er noch nicht. Da bin ich glücklicherweise zugekommen. Sie musste ihn vorher mit dem Mund befriedigen. Mhm. Und wie er dann in ihr eindringen wollte, bin ich dann ja drauf zugekommen. Mhm. Erzähl mal weiter. Du bist ja aus dem Knast rausgekommen und dann? Richtig. Und ja, dann war ich natürlich erstmal total fertig. Bin dann zum Arzt gegangen, habe dann erstmal Psychopharmaka gekriegt. Habe eine Therapie angefangen mit meiner Tochter, so eine ambulante. Mhm. Und da der Typ mir dann aber fast täglich über den Weg gelaufen ist in der Stadt, bin ich dann Hals über Kopf weggezogen mit meiner Tochter. Ach, der ist auch aus deiner Stadt? Richtig. Kanntest du ihn vorher auch schon? Ja, ich kannte den seit knapp 2,5 Jahren. Wie nah kanntest du ihn denn? Eigentlich sehr gut, weil wie gesagt, wir hatten direkt Campingplatz nebeneinander. Wir waren eigentlich, wie das auf dem Campingplatz ist, eigentlich eine Familie. Ich dachte gerade, es wäre ein Fremder gewesen. Also, dass du ihn nur vom Sehen hast gekannt. Nein. Er war auf dem Campingplatz, so Platznachbar. So, da ist der Typ dir in der Stadt immer wieder begegnet. Stellt sich mir die Frage, er hat ein Geständnis gemacht, er hat ein Verbrechen begangen. Warum ist er dann nicht nach einer gewissen Zeit zumindest in U-Haft gekommen oder dass irgendwas passiert ist? Nein, der Staatsanwalt hat einfach gesagt, der Mann hat ein Geständnis gemacht, der Mann hat einen festen Wohnsitz, einen festen Arbeitsplatz, es gäbe keine Veranlassung, ihn deswegen zu verhaften. Verstehst du das? Nein, ich verstehe es bis heute nicht. Da wird ein Kind, ein 5-jähriges Mädchen vergewaltigt, der Täter gesteht es und nur aufgrund der Tatsache, dass er es gestanden hat, darf er frei rumlaufen? Ja. Kapiere ich nicht. So, jetzt bist du weggezogen, weil du, was sehr nachzuvollziehen ist, diesen Mann nicht ständig sehen wolltest in der Stadt. Richtig. Und weil ich ihn auch zu Hause nochmal angegriffen hatte. Mhm. Ich bin nochmal zu ihm nach Hause im Privat, habe ihn dort angegriffen. Was hast du gemacht mit ihm? Ja, ich habe die Tür eingetreten und wollte ihn zusammenschlagen, ich wollte ihn umbringen. Mhm. Dann haben natürlich Nachbarn Polizei gerufen, Man hat mich mal wieder mitgenommen, aber man hat mich auch wieder laufen lassen nach einer Stunde. Also Andreas, bei allem Verständnis, was deine Empörung angeht, ist das natürlich genau der falsche Weg, den du da angeschlagen hast. Ne? Denn dadurch machst du die Situation für dein Kind noch schlimmer. Oder hast du es noch schlimmer gemacht? Ich bin einfach abgedreht. Ja gut, ich kann das auch noch verstehen in der ersten Situation, als du ihn da direkt bei der Tat erwischt hast. Ich kann es nicht mehr gutheißen, ich kann es auch vorher nicht gutheißen, aber wirklich nachvollziehen, dass du es dann hinterher nochmal gemacht hast. Ja, ich glaube, wenn das einer nicht selber erlebt hat... Klar, ja. Ich weiß, ich argumentiere jetzt objektiv und sachlich. Ja, natürlich. Ich ahne natürlich, was in dir vorgegangen ist. Gut, du bist da nochmal hingegangen, hast Gewalt ausgeübt an ihm und an Gegenständen. Mhm. Hast du ihn verletzt? Nein, dazu ist es nicht gekommen. Hat er dich dann angezeigt? Er hat mich angezeigt, ja, aber das ist eingestellt worden. Mhm. Wie ist der Stand der Dinge denn jetzt im Moment? Du wohnst mit deinem Mädchen in einer anderen Stadt? Richtig, ich bin weggezogen in einer anderen Stadt, habe meine Arbeit dadurch aufgegeben. Mhm. Was hast du gearbeitet? Ich habe im Garten- und Landschaftsbau gearbeitet. Mhm. Heißt das, dass du jetzt arbeitslos bist? Ich bin jetzt arbeitslos. Mhm. Ich konnte auch eine ganze Weile nicht arbeiten, weil es unter Psychopharmaka stand und war krankgeschrieben auf unbestimmter Dauer. Ist denn mittlerweile zu einer Gerichtsverhandlung gekommen? Nein, der Staatsanwalt hat jetzt erst letzten Monat die Anklage erhoben. Das heißt, der Mann ist immer noch auf freiem Fuß. Der Mann ist immer noch auf freiem Fuß. Unglaublich ist das. Unglaublich. Und meine Tochter und ich werden eigentlich eher als Täter behandelt. Jedenfalls fühlen wir uns so, weil ich kriege kein Arbeitslosengeld. Man hat mir gesagt, es wäre meine eigene Schuld. Ich bräuchte wegen sowas meine Arbeit nicht aufzugeben. Ich bekomme nur einen gekürzten Sozialhilfesatz von meiner Tochter. Hab derbe Ärger mit dem Jugendamt. Also dieses Verbrechen, diese Gewalttat, diese kriminelle Tat, hat dein Leben in den Grundfesten erschüttert im Moment. Ja, und hat mich im Ruin getrieben. In den Ruin getrieben, finanziell auch. Finanziell auch und. Ich habe meine damalige Partnerin dadurch verloren, ich habe eigentlich alles rum. Warum hast du die Partnerin verloren deshalb? Ja, die kam da auch nicht mit klar und ist dann mit einem anderen Mann durchgebrannt. Also sie kam mit der Tat nicht klar und mit deiner Irritation, die dadurch entstanden ist. Richtig, ich denke eher, sie kam nachher mit mir nicht mehr klar. Mhm, ja. Was ich irgendwo auch verstehen kann, aber... Sag mal, du hast gerade erzählt, dass du diesen Mann ganz gut kennst oder gekannt hast. Mhm. Aus welchen Verhältnissen und aus welchem familiären Umfeld kommt er denn? Eigentlich aus einer sehr guten Familie. Hat er auch Kinder? Nein. Er hat keine Kinder. Er hat auch noch nie eine Frau gehabt, so viel wie ich weiß. Obwohl meine Freundin, aber... Ist dir denn, wenn du das jetzt so im Nachhinein, wenn du vielleicht einige Situationen in der Revue passieren lässt, die du mit ihm früher erlebt hast, sind dir jetzt im Nachhinein einige Dinge komisch vorgekommen, wo es vielleicht schon Signale gab, dass er in diese Richtung tendiert? Ja, ich habe schon mal drüber nachgedacht. Und zwar hat mich das gewundert, er hat sich also von Anfang an so um meine Tochter gerissen. Carina hier, Carina da und ich mache dies und das. Aber irgendwo habe ich mich auch drüber gefreut, weil ich dann eigentlich konnte es mal lassen, weil wenn man, ich bin alleinerziehend, seitdem sie etwas über zwei ist, und wenn man dann doch mal einen Menschen hat, der einen bisschen zur Seite steht, irgendwo überlegt man dann auch nicht so. Lebte der alleine oder lebt der alleine? Der lebt alleine, richtig. Wie alt ist der? Der Mann ist 32. 32 Jahre. Bist du sicher, dass dieses der erste Vorfall dieser Art war, bei ihm zu deiner, bezogen auf deine Tochter? Das weiß ich nicht. Ich habe im Nachhinein mal gehört, dass er mal es bei ein paar jugendlichen Mädchen versucht hat. Ja, ich meinte jetzt, bei deiner Tochter hat das, ach so, da bei das, meiner Tochter? Das erste Mal versucht. Nein, da bin ich, also laut meiner Tochter, ja, hat er schon öfters was versucht. Jetzt haben wir viel über dich gesprochen, was durchaus in Ordnung ist. Aber lass uns über das Kind noch reden. Wie geht es dem Mädchen? Meine Tochter geht dadurch sehr schlecht. Die geht, die ist dadurch erstens schwer epilepsiekrank geworden. Dadurch? Ja, dadurch ist ein epileptischer Anfall ausgelöst worden. Meine Tochter ist verhaltensgestört, geht dadurch in einen halbpädagogischen Kindergarten. Das heißt, sie war vorher ein ganz normales, fideles Kind und dadurch ist jetzt wirklich ein solcher Bruch entstanden in ihrem Leben. Richtig, meine Tochter kommt kaum noch mit anderen Kindern klar, spricht kaum noch. 5,5 Jahre, ne, sagst du es? Ja, mitten April 6. Ja, wie geht es weiter? Du sitzt da, wartest auf Arbeit. Ich kann nicht arbeiten im Moment, ich muss meine Tochter ja widmen. Meine Tochter braucht mich, die ist vormittags im halbpädagogischen Kindergarten und nachmittags braucht sie mich. Ich habe meine Eltern vor 3 Jahren beide verloren. Geschwister wollen mit mir nichts zu tun haben, weil ich mit dem Fall an die Öffentlichkeit gegangen bin. Das will ich dich jetzt gleich noch fragen, vorab aber noch was anderes. Bist du denn derzeit auch in einer psychotherapeutischen Behandlung? Du? Jetzt nicht mehr. Ich war nur also bei meinem Hausarzt in Behandlung und bei meiner Tochter mit so bei den Gesprächen. Ich würde dir das aber auch dringend raten, Andreas, dass du das auch tust. Ich weiß nicht wie. Ich habe hier schon mal versucht, so Selbsthilfegruppen zu finden oder sowas. Andreas, gleich im Anschluss an unser Gespräch möchte ich, dass du dich mit meiner Psychologin, der Elke Dunajski, unterhältst. Die ist heute Nacht hier. Die Elke wird dir da sicher ein paar sehr gute Informationen geben können, auch was deine Person anbelangt. Das Kind ist in einem heilpädagogischen Kindergarten, sagst du. Ja, richtig. Wird es denn dort spezifisch betreut, ist auch was diese Tat angeht? Nein, was der Tat angeht, überhaupt nicht. Das heißt, es gibt auch keine langfristige psychologische Versorgung des Kindes? Nein, also was die Tat angeht, überhaupt nicht. Nein. Das finde ich auch nicht in Ordnung, da muss doch was geschehen. Ja, also ich habe da auch schon so viel, aber ich habe da auch absolut keine Unterstützung. Selbst das Jugendamt unterstützt mich ja nicht, macht mir sondern nur Vorwürfe. Verstehe ich nicht. Ich habe noch im November eine Gerichtsverhandlung gehabt. Da hat das Jugendamt in Erwägung gezogen, mir mein Kind wegzunehmen. Du hast gerade ein Stichwort genannt, gesagt, dass du an die Öffentlichkeit gegangen bist. Du bist jetzt hier an die Öffentlichkeit gegangen. Bist du denn auch, hast du schon Zeitungen angesprochen? Richtig, ich habe die Tageszeitung in dem Ort angesprochen. Ja. Hat und man die darüber? Haben das auch gedruckt. Und seitdem will also von meinen Geschwistern und so niemand mehr was mit mir zu tun haben. Warum? Nee, weil die meinten, ich hätte die ganze Familie damit in Verruf gebracht. Verstehe ich. Und es wäre also eine Schande für die Familie und man schäme sich dafür. Wofür? Dass dein Kind von einem fremden Mann vergewaltigt wurde? Ja. Dafür schämt sich deine Familie? Ja, und wahrscheinlich dafür, dass ich das nicht akzeptieren wollte, dass dieser Mann freigelassen wird. Mein Gott, was für eine verquere Welt. Das ist doch völlig, völlig, völlig bescheuert alles. Andreas, also ich kann das, wenn das jetzt alles so stimmt, wie du mir das erzählt hast, finde ich das skandalös. Und ich könnte mir nur wünschen, dass eine größere Zeitung, vielleicht eine Bundeszeitung, in diesem Fall mal aufgreift und nachrecherchiert. Allein die Tatsache, dass ein solcher Täter frei herumläuft, in dieser Zeit, wo wir so viele schlimme Dinge ständig über die Medien mitbekommen, was mit Kindern, kleinen Kindern passiert, ist für mich unakzeptabel, unakzeptabel. Vielleicht kommt ja durch dieses Gespräch irgendetwas noch in die Gänge und wir stellen gerne irgendwelche Kontakte auch her zu dir, wenn das nötig ist und wenn es seriös ist natürlich. Ja, das wäre natürlich schön. Jetzt bitte ich dich aufzulegen und du wirst sofort von uns nochmal angerufen in Sachen psychologische Betreuung und Beratung. Okay. Domian, ich danke dir recht herzlich, dass ich mit dir sprechen durfte. Alles Gute dir und alles Gute dir und deiner Tochter. Dankeschön. Tschüss, Andreas. Tschüss. Ich begrüße herzlich Lisa und Lisa ist 66 Jahre alt. Schönen guten Morgen, Domian. Lisa, guten Morgen. Ich kann anknüpfen an dieses Gespräch jetzt von dem Andreas. Ja. Ich bin Opferhelfer im Weißen Ring. Ah ja. Wir betreuen Opfer von Straftaten. Und ich bin die Erste, die zu diesen Opfern geht. Du weißt, dass ich euch sehr oft empfehle. Ja. Ja? Ja. Aber ich weiß nicht, ob du schon mit richtigen Opferhelfern mit den Leuten an der Front gesprochen hast. Habe ich einmal, also nicht hier im Rahmen der Sendung, sondern im Rahmen einer anderen journalistischen Arbeit, ja doch. Dennoch ist es sehr interessant und es freut mich, dass du anrufst. Du gehst direkt zu den Opfern. Ich gehe direkt zu den Opfern. Ich kriege von meiner Außenstelle einen Anruf, da wird mir gesagt, was wo passiert ist. Nur in kurzen Stichworten, die alte Telefonnummer. Und ich werde gefragt, ob ich das übernehmen kann. Die Opfer können sich aber auch natürlich sofort direkt an dich wenden. An mich nicht, sondern an das Büro des Weißen Rings. An das Büro, und dann wird das so organisiert, ja. Dann wird das in jedem Bundesland, auch in den neuen Bundesländern, gibt es in jedem Bundesland ein Regionalbüro. Ja. Und da laufen die Fälle zusammen. Nehmen wir mal so einen wirklich sehr schlimmen Fall, dass ein Kind entführt und ermordet wurde. Ich weiß, ich erinnere mich an ein Gespräch mit einer Mutter hier in der Sendung, die von ihrem Schicksal erzählt hat, von ihrem Mädchen, das entführt wurde und ermordet wurde. Und die mir erzählt hat, dass die wichtigste Hilfe ihr zuteil wurde durch den Weißen Ring. Ja. Jetzt beschreibe mir doch mal, du erhältst dann die Adresse und du gehst dann in... Dann rufe ich das Opfer erstmal an, ah, ja. Stelle mich vor und frage, wann ich das Opfer aufsuchen kann. Ja. Weil ich gerne in das Umfeld des Opfers hineingehe, um auch festzustellen, wie die finanzielle Lage ist. Man hat ja so viel Menschenkenntnis und dass man das schon mitkriegt, in welcher Wohnung man kommt. Bleiben wir mal bei diesem Beispiel, ja, was ja nur eine der schlimmsten Dinge ist, die einem widerfahren kann. Jetzt frage ich dich erstmal so ganz als Mensch, bist du nicht irrsinnig aufgeregt, bevor du dann in ein solches Haus gehst, in einen solchen Haushalt? Wenn ich so einen Fall hätte, ja, den habe ich Gott sei Dank noch nicht gehabt. Mhm. Also Todesfälle noch nicht. Schlimm sind Vergewaltigung, Kindesmissbrauch. Ja. Aber ich gehe da rein mit einem ganz normalen Menschenverstand. Was passiert denn dann, wenn du diesen Haushalt dann besucht hast und ihr sitzt zusammen? Wie muss man sich das vorstellen? Dann frage ich erstmal, ob die Opfer sich vorstellen können, wie wir helfen sollten. Mhm. Wo sie im Moment Not sehen. Mhm. Jetzt mal angenommen, eine alte Dame wird die Handtasche geklaut, inklusive Schlüsselbund und Ausweis. Mhm. Es weiß jetzt der Täter, wo sie wohnt und hat auch einen Schlüssel. Ja. Dann besorge ich sofort einen Schlüsselnotdienst und lasse auf Kosten des Weißen Rings das Schloss ausbauen. Mhm. Also das geht dann auch? Solche Kosten übernimmt der Weiße Ring? Ja, der Weiße Ring übernimmt Kosten allerdings nur bei den Leuten, die sich finanziell nicht so gut stehen. Obwohl wir da eine hohe Grenze. Ja. Wer finanziert eigentlich den Weißen Ring? Spenden, Mitgliedsbeiträge und Bußgelder. Mhm. Und Bußgelder auch? Das ist ja eine gute Sache, ja. Gott sei Dank auch. Seid ihr denn auch in der Lage, wie wir haben das gerade von dem Andreas ja auch gehört, Leute beispielsweise in eine gute psychologische Betreuung zu vermitteln? Ich habe heute gerade eine Psychotherapie vermittelt für eine junge Frau, die von ihrem Ex-Partner misshandelt, geschlagen, gefoltert wurde und die Pulsadern wurde ihr aufgeschnitten. Mhm. Ich habe heute einen Therapeuten gefunden, der sie noch diese Woche dran nehmen kann. Mhm. Wenn ich das recht verstehe, bezieht sich eure Hilfe aber nicht nur auf einen einmaligen Besuch. Nein. Es können Fälle sein, wo man nur einmal hingehen muss. Wenn gestern Diebstahl war, dass man nur finanziell hilft, mal zuhört. Es gibt Fälle, die sind in einem Tag erledigt. Mhm. Aber diesen Fall, den ich jetzt habe, da bin ich jetzt seit Freitag dran und eigentlich jeden Tag. Hm. Fühlst du dich, was für ein Fall ist das, an dem du... wo die vergewaltigt worden ist und geschlagen und... Ja. Fühlst du dich da manchmal überfordert, dass du denkst, ich weiß jetzt nicht mehr weiter, wie ich jetzt auch so emotional mit der Situation umgehen soll? Eigentlich nicht, dafür habe ich ja auch meine Mitstreiter. Hm. Wir machen einmal im Monat ein Meeting, wo wir uns zusammensetzen und selbst auch lossprechen davon. Und einer sagt, Mensch, das könnte man so machen und versucht doch dies nochmal. Mhm. Ne? Sind das alles ehrenamtliche Helfer beim Weißen Ring? Ja, wir arbeiten ehrenamtlich. Gibt es da für euch eine spezielle Ausbildung, bevor ihr... Wir machen Seminare. Seminare, Wir sind weder Therapeuten noch Rechtsanwälte. Mhm. Kann man das so ein bisschen vergleichen mit dem, was die Kollegen bei der Telefonseelsorge machen? Ja. Ähnlich. Mhm. So ähnlich. Ja. Manchmal genügt wirklich nur zuhören. Mhm. Gerade bei ganz alten Leuten, die ganz einsam sind und die das nur mal erzählen müssen, was ihnen passiert ist. Ich glaube, es wäre ganz wichtig, Lisa, wo wir dich jetzt gerade an der Strippe haben, dass wir vielleicht für sehr viele Betroffene, die uns jetzt zuschauen oder zuhören, vielleicht doch noch ein paar Beispiele nennst, wann man sich an euch wenden kann. Es kann sich jedes Opfer eines Straftat bei uns melden. Mhm. Man muss auch keine Anzeige gemacht haben. Können sich auch Leute bei euch melden, die Angst vor einer Straftat haben? Solche Fälle höre ich sehr oft hier. Nein, es muss schon etwas passiert sein. Mhm. Denn das sind manchmal Situationen, wo die Leute ganz hilflos sind. Sie ahnen, dass da irgendwas passiert oder sie werden bedroht, aber es ist eben noch nichts vorgefallen. Das ist zu weit gegriffen, das können wir nicht. Das könnt ihr auch nicht. Die Polizei sagt dann auch, wir können noch nichts machen, aber da seid ihr auch. Das können wir auch nicht abdecken. Mhm. Mhm. Und wir helfen also bis zu 500 Mark, kann ich selbst entscheiden, dass das als Soforthilfe gegeben wird. Gibt es enge Verbindungen zwischen eurer Arbeit und der Polizei? Ja, ganz eng. Also die Polizei respektiert eure Arbeit und unterstützt euch sogar. Ja. In diesem Fall jetzt mit der jungen Frau hat uns das Kriminalkommissariat angerufen und uns auf diesen Fall aufmerksam gemacht. Mhm. Ich würde gerne nochmal Bezug nehmen auf den Fall, den wir gerade von Andreas gehört haben. Du hast ja alles mitverfolgt. Was würdest du denn jetzt Andreas raten, was er tun soll? Er könnte sich auch noch, ich weiß ja nicht, in welchem Ort er wohnt, an den Weißen Ring wenden. Ja. Denn dem Andreas ist durch die Straftat ist er in eine finanzielle Not gekommen. Mhm. Und das könnte eventuell auch von uns bezuschusst werden. Also der Rat wäre an Andreas, das, was ich gerade gesagt habe, eine ordentliche psychologische Betreuung. Das auf jeden Fall. Und parallel vielleicht auch nochmal ein Gespräch mit euch führen, ja, um ja, viele Dinge zu klären, ja, oder eine Hilfe zu bekommen. Und eigentlich müsste jede Polizeidienststelle die entsprechende Telefonnummer haben, die für diesen Ort zuständig ist. Kannst du das nachvollziehen, was er, ja, gerade, was er gerade erzählt hat, dass, ja, dieser Täter immer noch, ja, auf freiem Fuß, ja, ist? Ja, das kannst du. Ich habe ähnliche Fälle erlebt. Da bleibt einem doch wirklich die Spucke weg, ne? Ja, das ist es ja. Mhm. Der Staat sorgt für die Täter. Mhm. Und wo bleiben die Opfer? Mhm. Also, wer Interesse hat, mit dem Weißen Ring Kontakt aufzunehmen, kann das in jeder größeren Stadt, seid ihr ansässig, kann man das ich so sagen? Ich kann auch mal die Hotline nennen. Sag sie einmal und dann kann man die... 0138 343 4434. Also 0138 343 4434. Das ist die Hotline. Das ist die Hotline. Und wenn man die jetzt nicht so schnell mitbekommen hat, kriegt man die über die Auskunft natürlich auch raus. Sicherlich. Bei Weißer Ring. Bei jeder Polizeisache. Ganz genau. Müssten irgendwelche Unterlagen liegen. Ja. Ich danke dir sehr herzlich für deinen Anruf. Ich freue mich, dass ich endlich mal durchgekommen bin. Ja, und für die Informationen und für, also diese Werbung mache ich in dieser Sendung wirklich gerne für euch, weil ich weiß, wie wichtig diese Arbeit ist. Es waren in letzter Zeit viele Frauen, die sich gemeldet hatten bei dir, die irgendwie missbraucht wurden, ja, geschlagen wurden und die keine Anzeige erstatten, mhm, wollen. Ja. Unbedingt an Weißen Ring wenden, auch, mhm, ohne Anzeige. Jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Ja. Es häufen sich in der letzten Zeit bei mir Anrufe von Jugendlichen aus türkischen Familien, ja, die halt zwischen den beiden Kulturen hängen. Ja. Ja. Du kennst die Problematik, mhm, die von ihren Eltern teilweise gezwungen werden, irgendwen zu heiraten oder die Zoff zu Hause haben, wenn sie einen deutschen, ja, Freund oder Freundin, ja, nach Hause kriegen, ja, wo es manchmal sehr kriminell und sehr gewalttätig zugeht. Ja. Beratet ihr diese Leute auch? Ja, wenn die zusammengeschlagen worden sind, ja, aber es muss eine Straftat vorliegen. Mhm. Ja. Solange der Vater sagt, du bleibst im Haus hier und ich, mhm, schließe dich ein, mhm, ist es noch keine Straftat. Mhm. Ja. Es sei denn, das Kind ist über 18, ne? Mhm. Also 0138 und dann 343434, ja, die Hotline vom Weißen Ring. Ja. Lisa war das jetzt gerade, die ehrenamtlich beim Weißen Ring arbeitet. Danke herzlich für deinen Anruf und wünsche euch und eurer Arbeit viel Erfolg und alles Gute. Schönen Dank. Tschüss, Lisa. Tschüss. Tschüss. Es geht weiter mit Elke. Und Elke ist 41 Jahre alt. Ja, hallo. Schönen guten Morgen, Elke. Guten Morgen, Domian. Dein Thema. Ja, mein Thema ist, und zwar, ich bin mit einem Ausländer verheiratet gewesen. Mhm. Und der kam aus Asien. Und der möchte jetzt haben, weil ich vor 9 Jahren mein Kind verloren hatte, mein Junge, auch an Richtung, also nicht direkt Kindstod, an Sauerstoffmangel. Mhm. Und jetzt habe ich noch einen Junge und der ist also Gott sei Dank durch eine Phimose schon, nimmt man das jetzt, operiert worden, mhm, weil der sollte ja auch beschnitten werden. Mhm. Und jetzt meint er drauf, um die Ehre wiederherzustellen, weil ich habe mich damals scheiden lassen, weil er gibt mir die Schuld, ich bin die Mörderin seines Sohnes und all so ein Hin und Her. Ich soll meine Tochter jetzt, die wird 12 im April, mit nachgeben nach seiner Heimat und soll sie dann zunähen lassen. Moment mal, also du warst mit einem Mann aus Asien verheiratet. Ja, ich wollte jetzt nicht so sagen, weil ich weiß nicht, wer, ja, da, okay, zu, hm, du warst mit einem Mann, du warst mit ihm verheiratet. Ja, ich war schon seit 7 Jahren bin ich jetzt schon geschieden. Geschieden. Und du hast jetzt eine Tochter. Die Tochter ist aber nicht von dem Mann. Doch, von dem Mann. Die ist auch von dem. Ja, die ist von dem. Wie alt ist das Mädchen jetzt? Die wird 12. Die wird 12. Und dieses Mädchen soll quasi beschnitten werden. Das, ja, heißt, die Scheide soll zugenäht werden. Ja, das heißt, um die Ehre, dass ich mich habe scheiden lassen und dass ich die Ehre seines Sohnes wäre dann wieder hergestellt. Weil er dir die Schuld zuweist, dass dein Sohn an plötzlichem Kindstod gestorben ist. Ja, so in der Richtung. Ja. Jetzt 6 Wochen, ne? Das ist ja wieder so eine Sache, wieder so ein Fall. Ja, genau. Welchen Kontakt hast du denn mit ihm überhaupt noch? Ja, eigentlich hat er nur die Umgangsform und ich habe das Sorgerecht, ne? Mhm. Nur er, er lebt aber in Deutschland? Er lebt in Deutschland, hat einen deutschen Ausweis. Ja. Und ist wieder sehr interessiert mit seinen Landsleuten. Mhm. Also früher, ich war auch in seiner Heimat mal gewesen, mhm, und habe das auch da gesehen. Das ist, ich sage Ihnen nur Kutschrat, ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt. Nein, du kannst mich aber duzen, ich duze sicher auch. Ja, mhm, das ist Richtung Indien, Pakistan, mhm, in der Grenze. Ja. Also können sich ja, also kannst du ja ungefähr denken, mhm, wo das ist. Ne? Ja, ja. Und das ist auch eine Kleinstadt. Mhm. Und meine Schwiegereltern waren also dagegen, nur er ist jetzt so aufgehetzt von seinen Kollegen und sagt auch immer zu seiner Tochter, du bist ja auch nur ein Mädchen, also sie bräuchte in der Schule auch nicht schlau zu sein. Wie, du hast das Sorgerecht. Ja, ich habe das Sorgerecht. Du hast das Sorgerecht. Mhm. Ich wollte jetzt auch beim Rechtsanwalt so einen Titel erwirken, also ob das jetzt wirklich, ich weiß jetzt nicht, ob das von meinem Ex-Mann nur so eine Erpressung ist. Oder ob er das auch ernst meint. Weil er ja, das wollte ich jetzt gerade fragen. Erstmal noch zur Information, wie oft sieht er das Mädchen? Also gezwungenermaßen, eine Seite sagt er immer, wenn ich die Kinder nicht freiwillig ihm zu ihm, also die Kinder, also bin, ein Junge ist auch noch dabei. Ja, es gibt noch ein Kind. Ja, ich sag ja, nach dem Jungen hatte ich ja noch einen. Mhm. Aber den beachtet er nicht so. Mhm. Also wie oft sieht er das Mädchen? Vielleicht einmal im Monat. Einmal im Monat. Und seit wann stellt er jetzt diese Forderung, dass das Mädchen in der Weise zugerichtet, sage ich, zugerichtet werden soll? Seit 8 Monaten, seit damals, also wo ich gesagt habe, der Kontakt, also wir hatten früher so engeren Kontakt noch gehabt. Und ich hatte mir gedacht, wir wollten auch wieder mal heiraten oder irgendwie. Da hat er sich auch ganz anders noch benommen. Und seit er den deutschen Ausweis hat und seine eigene Wohnung, und hat auch wahrscheinlich jetzt mal eine andere Freundin oder ich weiß es nicht genau. Mhm. Und diesen ganzen festen Kontakt mit also mit seinen Landsleuten. Mhm. Hast du Angst, dass er das Kind entführt? Er droht auf einer Seite, aber er hat gesagt, er würde nie er selber machen, wenn dann noch ein anderer. Also dass er nie in Erscheinung treten würde. Ne? Also im Klartext heißt das aber, dass du Angst hast, dass dein Kind entführt wird, von wem auch immer. Wenn beide. Wenn hat er gesagt, dann würde ich mal merken, also wie groß der Schmerz noch wäre. Und ich habe gesagt, also mein Schmerz war ja schon groß, dass ich miterleben musste, wie mein Sohn, der hat also mich angelacht und ist mit 6 Wochen und dann hat der Kopf nach hinten gefallen und dann ist er nach 8 Stunden also verstorben. Ne? Das ist jetzt genauso ein Fall, wie worüber Lisa vorhin gesprochen hat. Es ist noch keine Straftat vorgefallen. Nee, ist noch nicht vorgefallen. Aber du hast Angst, dass etwas sehr Schlimmes passiert. Was macht man jetzt? Was tut man jetzt? Tja, der Rechtsanwalt hat gesagt, ja, die Kinder haben den deutschen Pass. Die Kinder haben also sind nicht muslimisch, sie sind evangelisch. Mhm. Und im Grunde genommen, also ja, sicher, solange, also einzige, was ich noch machen kann, also die, wo er, also in dem Land, wo er wohnt, habe ich schon die deutsche Botschaft da angerufen und auch die andere Botschaft, ne? Also sobald er mit den Kindern auftaucht, meine Schwiegereltern, die würden also eventuell also die Kinder sofort wieder zurückschicken. Also die Schwiegereltern sind nicht auf seiner Seite? Nein, sie sind nicht auf seiner Seite. Und das ist doch schon mal was. Ja, das ist schon mal gut. Ja. Also kannst du denn, du hast dich ja nun offensichtlich mit einem Juristen darüber schon auseinandergesetzt, was man zu tun hat. Kannst du denn bewirken, dass er die Kinder oder das Mädchen überhaupt nicht mehr sieht? Ja, das wollte ich ja. Und das geht nicht im Moment, oder wie? Doch, das läuft ja jetzt. Das läuft, ja. Nein, ich wollte jetzt nur bewirken auch, dass andere Eltern, also Mütter oder Frauen, weiß ich nicht, die auch mit den, also Richtung Asien, Afrika verheiratet sind, also unheimlich vorsichtig sein sollen. Also sie können, also mein Ex-Mann schlägt mich nicht oder irgendwas, aber so Thema Mädchen scheint bei denen nichts zu bedeuten. Ne? Ja. Und weil ich hatte auch mich zu dem Thema damals, weil vor 14 Tagen war ich auch mal eine junge Frau, die so mit dem Kind so nicht fertig wird. Ja. Und gerade weil mein Ex-Mann mir das immer so schön vom Kopf knallt, du bist schuld und du bist die Mörderin und so. Und ich meine, auf einer Seite kann man das einfach nicht vergessen. Und ich möchte auf einer Seite das ja auch mal ein bisschen auf der Seite legen. Weil ich habe gesagt, ich kann das nicht. Und ich habe auch gesagt, oh, ich wäre auch bereit, auch die Nummer können sie der Frau auch gerne weitergeben. Weil ich arbeite mit der Gruppe GPS, ich weiß nicht, ob sie die kennen. Ja, schon gehört, ja. Gemeinschaft Älter Plus, wir sollten es verboten, ja. Elke, du hast also das jetzt eingeleitet, was du einleiten kannst, nämlich, dass er nicht mehr das Kind in die Hände kriegt und alles andere musst du einfach abwarten. Du kannst das Kind ja auch nicht Tag und Nacht mit irgendwelchen mit Bodyguards bewachen. Ja, ich bringe sie zur Schule. Eigentlich, was ich mache, ich gebe ihr Telefonkarte mit, die Schule ist informiert. Es kann sein, dass bei ihm nur, also so, dass er mich wirklich fertig machen will. Dass es eine Drohgebärde ist. Ja, Drohgebärde, und dass er mich psychisch also runter machen will. Nur ich bin auch in so einer therapeutischen Behandlung. Und ich er hat auch gemerkt, also ich lasse mich nichts gefallen. Ich habe zu ihm nur gesagt, also sollten die Kinder irgendwie verschwunden sein, also dann hat, also dann lebt er auch nicht mehr. Also dann, ich habe gesagt, dann ist mir alles egal. Elke, jetzt muss ich dich fragen, so wie ich oft Frauen frage, die hinterher dann denen offensichtlich die Schuppen von den Augen fallen. Hast du denn solche Ansätze, solche Meinungen nicht vorher schon wahrgenommen bei deinem Mann, bei deinem Ex-Mann? Überhaupt nicht. Hat er sich vorher so perfekt verstellt? Ja, das war so, glaube ich, meine erste Tochter, die ich geboren habe. Also das ist das Mädchen, was ich geboren habe. Mhm. Also ich nenne sie jetzt einfach mal Aisha, mhm. Der heißt jetzt anders. Mhm. Also er ist mit mir zum Frauenarzt gegangen, er hat mir auch, Früchte, also wenn ich irgendwas haben wollte. Also er hat dich optimal betreut. Und ich, wie soll ich sagen, ich war vorher schon mal ganz kurz verheiratet. Mhm. Und ich habe auch 5 Jahre mit ihm im Ausland noch gelebt, mhm. Und wir waren bald 7 Jahre, also... Also das war alles in Ordnung und jetzt kommt der große Knaller ja, jetzt soll sie aber auch Kopftuch tragen und all so ein Zeug. Also Elke, ich habe diesen Anruf jetzt so verstanden, dass du andere Frauen warnst, die in ähnlicher Situation sind, dass sie einen Blick auf ihre Kinder, auf ihre Töchter vor allen Dingen haben. Ja, aufpassen sollen. Ja, und ich kann dir nur wirklich von Herzen wünschen, dass nichts Schlimmes passiert und dass er die Hände von deinem Kind lässt. Ja, also ich habe gesagt, also wenn er sie anpacken sollte, also dann, ich weiß nicht, was dann passiert, ne? Alles Gute, Elke. Alles ich drücke die Daumen. Und ich wäre schön, wenn mit der Andrea da, oder wie die heißt. Das können wir arrangieren, ja, natürlich, ja. Machen wir. Wenn sie möchte. Ja, wenn sie möchte. Ich wollte nur sagen, also ich finde deine Sendung sehr gut. Vielen Dank. Und auch sie ist sehr lehrreich, muss ich auch sagen. Ich danke dir vielmals. Und alles Gute. Tschüss, Elke. Tschüss. Tschüss. Jetzt haben wir 1.31 Uhr und 38 Sekunden und jetzt machen wir eine Pause. Nur 32 und 37 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Ihr könnt heute ganz einfach anrufen zu jedem Thema, wenn ihr mit mir reden wollt. Das hier ist meine Telefonnummer 0180-5678-111. Und jetzt eine Korrektur. Eine wichtige Korrektur. Die Lisa hat gerade im Eifer des Gefechts aus Versehen eine falsche Telefonnummer vom Weißen Ring gesagt. Ich sage euch jetzt und am Ende der Sendung die richtige Telefonnummer. Weißer Ring ist zu erreichen unter 01803 und dann 34 34 34. Ich wiederhole nochmal 01803 und dann 34 34 34. Ich wiederhole es gleich, entweder ganz am Ende der Sendung oder zwischendurch nochmal, falls ihr jetzt nicht mitschreiben konntet. Melanie ist dran und Melanie ist 21 Jahre alt. Hallo Domian. Melanie. Hallo. Dein Thema. Ja, ich habe ein Problem. Ich habe da noch mit niemandem drüber gesprochen, deswegen bin ich jetzt ein bisschen aufgeregt. Tut mir leid. Und zwar, es gibt seit 3 Jahren Situationen in meinem Leben, wo ich zum Mann werde. Also das ist, es sind ganz banale alltägliche Situationen, ob ich durch die Stadt gehe oder ob ich mir irgendwas koche oder die Zähne putze. Was heißt das? Bitte? Was heißt das, du wirst zum Mann? Erzähl mir, wie du beim Zähneputzen zum Mann wirst. Ja, und zwar der Anlass oder der Auslöser ist immer, ich höre eine Stimme. In dir? Ich vermute, dass es in mir ist, ja. Ich höre eine Stimme, die natürlich nicht real ist, aber ich kann sie hören und sie ruft einen Namen. Und der Name lautet Daniel Gallo. Ich kenne keinen Daniel Gallo und ich kenne überhaupt keinen Daniel. Ich weiß also auch nicht, was dieser Name bedeutet. Und in diesem Moment, wenn der Name gerufen wurde, dann fühle ich mich als Mann. Also ich bin weder homosexuell noch transvestit oder transsexuell. Ja, transsexuell, ganz genau. Und was heißt denn, dass du fühlst? Nehmen wir mal an. Ich will das nicht lustig machen. Es klingt so ein bisschen bizarr. Du putzt dir die Zähne und du hörst diese Stimme, die sagt Daniel Gallo. Ja. Und dann sagst du, du fühlst dich als Mann. Was bedeutet das denn dann? Das ist es halt. Ich kann es nicht genau beschreiben. Ich merke nur, dass in mir, als ob etwas brodelt in mir. Also ich fühle mich ganz anders. Ich Es ist sogar schon mal so weit gegangen, dass ich mir sogar in den Schritt gefasst habe, um zu gucken, ob da irgendetwas ist. Es ist mir einmal passiert, als ich durch die Stadt gegangen bin und ich habe diesen Namen gehört und das fing wieder an und dann bin ich in ein Kaufhaus gegangen und hab mir zum Beispiel Männerkleidung angezogen und hab sie sogar gekauft, obwohl ich sie normalerweise nie tragen werde. Wie lange hält denn dann dieser Zustand des Mannfühlens an? Ja. Es sind meist einige Stunden. Es sind meist 3-4 Stunden. Und hört das schlagartig wieder auf oder so allmählich? Ja, es hört schlagartig wieder auf. Also es ist dann nicht, dass ich dann meinen Namen höre, dass ich gerufen werde, so ist es nicht. Aber es hört dann einfach, als ob einer mit dem Finger schnipst und... Weißt du, was ich gerade denke? Ich habe gerade so eine Assoziation. Du kennst bestimmt diesen Klassiker, Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Nee, kenn ich kennst du nicht diesen Film? Nee, wo eine Metamorphose in den Menschen vorgeht, allerdings nachdem er eine Chemikalie eingenommen hat und er plötzlich eine ganz andere Person wird, äußerlich allerdings auch. Ja, das bei mir nicht der Fall. Das bei dir nicht so, du sprichst nicht plötzlich tiefer oder gehst irgendwie schlaksiger oder männlicher. Doch, das würde ich schon sagen. Also ich verhalte mich schon männlicher. Also es ist schon so, dass ich so grober werde in meinem Verhalten. Also es ist nicht so, ansonsten ist das alles sehr fein, was ich mache, so ist es dann nicht mehr. Also es wird schon grober irgendwie. Wie bizarr, was du erzählst. Ja, ich weiß es, das Problem ist, dass ich... Stimmt das, was du mir erzählst? Ja, natürlich. Weswegen rufe ich denn sonst an? Na, nur gut, manchmal erzählen mir hier Leute auch seltsame Dinge, die manchmal nicht stimmen. Oftmals erzählen sie seltsame Dinge, die sehr wohl stimmen, wie sich im Nachhinein auch herausstellt. Nein, das stimmt. Also ich erzähle hier keinen Quatsch. Jetzt lass uns nochmal über diesen Namen sprechen. Daniel Gallo. Ja. Hast du da irgendeine Assoziationskette zu? Überhaupt nicht. Das ist es halt. Ich habe wochenlang überlegt und gegrübelt und ich kenne weder einen Daniel, noch ein Daniel Gallo, noch sagt mir der Name Gallo irgendwas, ich weiß es nicht. Hast du es mal so versetzrätselmäßig mal aufgedröselt? Vielleicht hat das eine ganz andere Bedeutung, dieses Gallo. Von hinten heißt es Ollack, ne, bringt auch keinen Sinn. Ist das eine Männerstimme oder eine Frauenstimme? Kann ich nicht, ich habe mir mal geschworen, dass ich da mal drauf achte irgendwie, aber es ist nicht genau zu definieren. Also es ist ein Mischmasch. Ich würde nicht sagen, dass sie weiblich ist, und ich kann aber auch nicht sagen, dass sie männlich ist. Wie oft kommt das vor? Das war, also es hat so mit 18 in etwa angefangen, also so vor 3 Jahren, und da war es relativ selten, also so, ich sag einmal im halben Jahr vielleicht oder alle 3-4 Monate. Und heute? Mittlerweile ist es schon so, dass es fast einmal die Woche ist. Einmal die Woche. Ja. Wenn du dich dann männlich fühlst, ist das ein gutes Gefühl oder ist das für dich sehr irritierend alles? Nee, in dem Moment ist es insofern nicht irritierend, weil ich mich in dem Moment als richtig fühle. Also ich fühle mich nicht irgendwie, wenn ich irgendwas getrunken hätte oder so, dann denkt man ja, man ist ein bisschen schwurberig oder so, aber es ist, ich fühle mich wahr. Also es ist nicht so, fühle mich auch nicht unwohl, wenn ich die Frau bin. Das heißt aber, dass du nicht Angst davor hast, vor diesem Zustand. Nee, ich habe insofern keine Angst, aber ich möchte es insofern irgendwo ändern, weil ich dadurch, seitdem es jetzt so extrem geworden ist, mich von allem Möglichen abkapsle. Also, hast du einen Freund? Nee. Hattest du einen Freund während dieser Zeit? Nein, ich habe, als es angefangen hat, da war ich mit dem Klaus zusammen und ich habe dann aber Schluss gemacht, weil ich wusste nicht, was mit mir passiert. Und mir war es aber auch zu peinlich, weil es zu absurd ist, die Geschichte, dass ich Ihnen das sagen könnte. Und es weiß niemand. Es weiß niemand. Es wissen meine Eltern nicht, es wissen meine... Warum hast du dich jetzt hier bei mir gemeldet mit diesem Thema, mit diesem deinem so privaten, intimen Thema? Ja. Suchst du Hilfe? Einerseits schon, ja. Ich such schon Hilfe, weil ich nicht mehr so abgeschieden leben will. Also heißt das, dass dieses Phänomen, nenne ich es mal, dich eigentlich sehr in die Einsamkeit getrieben hat? Ja. Dass du dich abgekapselt hast deshalb? Ja, das ist auf jeden Fall der Fall. Also ich bin seitdem es wirklich so extrem geworden ist, gehe ich nicht mehr raus oder ich... Aber warum eigentlich, wenn du beschreibst diesen Zustand, also eigentlich recht angenehm sogar für dich, warum kapselst du dich dann deshalb so ab? Weil ich selber, wenn ich mich dabei beobachten könnte, also wenn mich jemand filmen würde, dann sehen würde, dass ich jetzt nicht kein großartig anderer Mensch geworden bin, würde ich mich wahrscheinlich eher raustrauen. Aber Es ist dann schon du so... Du hast Angst, dass die Leute es bemerken. Genau. Es und dich dann ansprechen und du weißt gar nicht, wie du reagieren sollst. Ganz genau. Mhm. Ganz genau, das ist es. Und zum Teil auch... Darf ich dich fragen, was du für einen Beruf machst? Ich bin Studentin. Du bist Studentin. Ja, mhm. Also ich gehe in die das, Uni. Das passiert in der Uni auch schon mal? Nein, es ist Gott sei Dank noch nicht passiert in der Uni. Also ich will mein Studium auch durchziehen. Und das was studierst du? Englisch und Erdkunde. Und das ist aber auch das Einzige, was ich mache. Aber ich habe mit den Leuten aus meinem Semester auch wenig Kontakt. Also Arbeitsgemeinschaften oder so nehme ich gar nicht dran teil. Du hast keine beste Freundin, mit der du das mal besprochen hast? Ich habe eine beste Freundin, aber ich habe... ich habe es noch niemals. Hast du denn, wenn du mit ihr, mit dieser besten Freundin zusammen... Warst du mit ihr schon mal zusammen, als es passiert ist? Nein, ich war bislang, Gott sei Dank... immer alleine. Mhm. Also es ist bislang immer Gott sei Dank alleine gewesen. Oder ich war halt alleine gut in der Stadt oder so, aber nie mit jemandem direkt zusammen. Mhm. Und deswegen bleibe ich auch mehr zu Hause und mache halt mehr, damit mir das auch nicht passiert. Was hast du denn gedacht? Ich meine, du bist Studentin und du wirst dir wahrscheinlich deine entsprechenden Gedanken gemacht haben oder vielleicht auch schon Literatur dazu angesammelt haben, weiß ich nicht. Was denkst du, wie das jetzt weitergehen soll dann mit diesem Phänomen in dir? Ich habe keine Ahnung. Weißt du, was ich finde? Dass du zu einem Psychiater gehen solltest. Ja. Finde ich. Ich glaube, also ich bin natürlich vollkommen überfordert mit diesem Phänomen, das du mir jetzt schilderst. Ich kann dir das nur so sagen, dass es mein Gefühl wäre, es tut dir eigentlich nicht gut, wie du dein Leben jetzt beschreibst, denn du bist vereinsamt. Ja. Also brauchst du wirklich einen richtigen Fachmann, der das einordnen kann, der damit umgehen kann. Und ich finde, dass da eine psychiatrische Betreuung oder eine psychologische Betreuung, wie auch immer, das Richtige wäre. Du musst dich ja dafür nicht schämen. Wahrscheinlich, ist das ein Krankheitsbild, was so vielleicht sogar sehr oft vorkommt, was wir nur nicht kennen. Und jeder, vielleicht hören uns jetzt schon ein paar Therapeuten zu und die sagen, aha, das kann man in die und die Richtung einordnen. Ich habe es mir auch mal überlegt, ob ich vielleicht mal zu einem Psychiater oder einem Psychologen oder so gehen sollte, aber ich habe den Schritt nie gewagt, weil ich hatte zu viel Angst irgendwie. Also ich höre ich so oft, aber vor was hast du Angst? Du kannst ja zu jeder Zeit gehen, wenn dir die Nase von dem Typ nicht passt. Ja. Aber du hast die Chance, dass du wirklich mit einem fachkundigen Menschen zusammen über dein Problem und dein Phänomen reden kannst und dieses vielleicht in den Griff bekommst. Also im Prinzip kannst du nur gewinnen. Ja, es stimmt eigentlich, rein rational betrachtet ja, ist das schon richtig. Würdest du mit meiner Psychologin, mit der Elke, noch mal ein paar Worte reden wollen jetzt? Ganz gerne eigentlich, ja. Würde ich auch ganz gut finden. Ich bin gespannt, ob sie da schon was Konkretes sagen kann. Ja. Wir machen das so. Du legst jetzt auf. Ja. Elke ruft dich gleich nochmal an. Ja. Und ich wünsche dir alles, alles Gute. Würde vielleicht irgendwann mit dir auch nochmal reden wollen, Melanie. Gerne. Das ist so eine Interesse, das habe ich noch nie gehört. Auch bei den vielen Gesprächen, die ich hier geführt habe, sowas habe ich hier noch nie gehört. Ja. Würde gerne vielleicht mal in ein paar Monaten, wenn du dich stabil dazu fühlst und du Lust hast, nochmal mit dir reden. Ja, gerne. Ja, machen wir das. Vielen Dank, Domian, dass ich mit dir sprechen kann. Alles Gute, Melanie. Ja, danke Tschüss. Dir auch. Tschüss. Es geht weiter mit Karin. Karin ist 60 Jahre alt. Hallo, Domian? Ja, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ich bin ein bisschen verschnupft. Das macht gar nichts. Ganz viele sind verschnupft im Moment. Also, ich möchte erst mal sagen, dass deine Sendung ganz toll ist. Dankeschön. Und ehe ich es vergesse, könntest du mir ein Autogramm schicken? Können wir. Wir rufen dich gleich nochmal an wegen der Adresse. Ich habe nämlich das Buch von dir gelesen in einem Ratsch durch und dann könnte ich mir das Autogramm da vorne reinkleben. Das können wir so machen. Dann schickst du das Buch mit einem Freiumschlag hierher, ich unterschreibe es und es geht dann wieder zurück. Gut, danke. Okay, schön. Ja. So, und nun mal zu meiner Geschichte. Mhm. Also das Folgende ist, ich bin 60 Jahre ja. und ich habe einen Freund, der ist 35 Jahre. Mhm. Und zwar ist er aus Afrika, also schwarz, und ist illegal in Deutschland. Mhm. Und ich kenne ihn jetzt genau seit 3 Jahren. Wir haben nicht zusammen gewohnt und wohnen jetzt zusammen seit 1. Dezember. Mhm. Ich war zu Beginn unserer Bekanntschaft war ich noch verheiratet, das heißt, die Scheidung lief, aber er... die Scheidung lief, aber wir lebten schon getrennt. Mhm. Also wir lebten nicht mehr getrennt und dann hatte ich eben mit ihm die Beziehung begonnen. Wie gesagt, 3 Jahre jetzt. Mhm. Beginnt das 4. Jahr. Und nun fängt es an, dass er ziemlich derb doch immer verlangt oder möchte, mich bitte, dass ich ihn heirate. Mhm. Damit so hat er auch schon zweimal die Papiere geschickt. Das kostet ja auch Geld und ich habe dann immer versucht, weil ich ein bisschen Angst habe, dass es nicht klappt, und weil ja der Unterschied doch ziemlich groß ist, der Altersunterschied. Also er macht den Druck, um dann legal hier leben zu können. Ja, ja. Also um seine Papiere. Ja, genau. Mhm. Und er sagt aber immer, er liebt mich und naja, ich glaub's, er macht doch alles für mich und ich kann da gar nicht sagen, bloß ich habe so eine Angst, der Altersunterschied ist ja mal so groß und... Karin, ja? ich muss dich was fragen. Ja? Höre ich, wie du das jetzt mir erzählst, ne? Höre ich da doch vielleicht so ein ganz klein bisschen Skepsis raus, nämlich in der Richtung, der benutzt mich nur, damit er an seine Papiere kommt. Ja. Das ja, und das ist es ja. Und die Liebe ist weg, wenn er die Papiere in der Hand hat. Ja, das glaube ich nämlich. Er sagt ja nein, er sagt, er hat so lange auf mich gewartet und es wären 3 Jahre und ich müsste doch nur wissen, was ich von ihm halte, weil ich auch sage, wir müssten erstmal zusammen und dass ich ihn kennenlerne. Mhm. Und aber man hört ja so viel, auch im Fernsehen sieht man hört so viel, dass die Liebe nicht hält, beziehungsweise dass er mir was vormacht. Mhm. Und da habe ich nur solche Angst dafür und ich möchte ihn ja auch gerne, ich möchte ihn nicht verlieren, auf keinen Fall. Und wie gesagt, er hat ja schon ein paar Mal die Papiere gehabt und ich habe ihn dann immer vertröstet. Aber er macht zunehmend mehr Druck. Ja. Ja? Ja, also ziemlich stark macht das doch, ja. Was heißt denn das? Wie macht er denn diesen Druck? Naja, er bringt immer wieder das Gespräch und ich winde mich denn und ich weiß keinen Ausweg mehr, aber ich krieg's nicht fertig zu sagen nein, weil ich ihn sehr gern habe. Aber trotzdem hast du gerade ganz spontan zu mir ja gesagt, als ich fragte, du misstraust dem, der gebraucht dich vielleicht nur. Ja, das sind so meine Gedanken. Mhm. Und weil ja auch der Altersunterschied so groß ist. Mhm. Ich meine, er könnte mein Sohn sein. Mhm. Also ich finde auch, dass da Skepsis sehr angebracht ist. Und manch eine Frau wird da mit Sicherheit auch ausgenutzt und sie wird verwöhnt und wenn die Papiere in der Hand sind, dann war es das, ne, mit Liebe und Zärtlichkeit. Ja, also ich kann das nicht beurteilen, ich kenne deinen Freund ja nicht und ich will ihm auch nicht Unrecht tun. Ne? Das ist eine sehr schwierige Situation, es gibt solche Fälle, aber ich nehme jetzt deine Skepsis sehr ernst. Du kennst den seit 3-4 Jahren, sagst du. Und wenn du schon fast wie aus der Pistole geschossen mir das so sagst, das ist für mich ein Zeichen, da ist ein bisschen was faul. Und das heißt für mich auch, sei vorsichtig, Karin. Mach's vielleicht nicht. Oder lass dir einfach noch Zeit. Du bist entscheidend jetzt, was du wirklich möchtest und was du vor dir auch vertreten kannst. Ja, aber du hast natürlich auch Angst, ihn zu verlieren und du hast Angst, auch allein dann dazustehen, ne? Aber vielleicht verlierst du ihn auch, wenn du ihn heiratest, hast recht. Kann auch sein. Ja, denn guck mal, der Unterschied ist ja nun mal sehr groß. Er ist für mich sieht er sowieso sehr hübsch aus, aber ich möchte sagen, das ist ein gut aussehender junger Mann, der könnte, wie ich, tausende andere kriegen und deswegen. Gut, das sind jetzt noch zwei verschiedene Themen, Schuh, wieder der Altersunterschied kommt hinzu. Ich habe hier von großartigen Lieben schon gehört, von Liebesverhältnissen, wo es einen solchen großen Altersunterschied gab und es hat funktioniert. Also generell kann man nicht sagen, dass das deshalb zum Scheitern verurteilt ist. Aber du bist skeptisch und das ist wichtig, finde ich. Dann lass dich nicht unter Druck setzen, Karin. Warte noch ab. Vielleicht noch ein paar Monate. Du kannst ja auch sehen, wie er sich dann weiter verhält. Wenn er vielleicht immer härter wird, immer massiver, das ist ein Beweis dafür, dass er im Prinzip nur über dich an die Papiere will. Naja, aber sag mal, bei so einem großen Unterschied, gibt es denn da überhaupt eine Chance? Du fragst mich was. Ich finde ja, natürlich gibt es das. Natürlich. Natürlich kann man Menschen lieben, können sich Menschen lieben, die so weit auseinander sind zeitlich, klar. Na guck mal, in 10 Jahren wäre ich 70 und er ist 45. Aber es geht ja jetzt um jetzt. Ja, naja, aber mir ist ja auch nicht darum zu tun, jetzt vielleicht zu heiraten, wie es ist. Bis 4 Jahre, bis er seinen Pass kriegt und dann ist er über alle Berge. Ich kann da konkret richtig dir nichts raten. Außer sei vorsichtig und mach nichts Überstürztes jetzt. Ich schiebe es lieber noch ein bisschen auf die lange Bank. Würde ich so sagen. Naja, ich habe ja jetzt erstmal gesagt, nach der letzten Diskussion, ich möchte warten bis Ende des Jahres. Finde ich gut. Ja, finde ich gut. Naja, und er hat sich erstmal darauf eingelassen. Dann warte mal ab und dann sieht man mal weiter, wie es Ende des Jahres aussieht. Okay? Toi, toi, toi. Alles Gute für dich. Na gut. Tschüss, Karin. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Christoph ist 23 Jahre alt und bei mir am Telefon. Ja, hallo Domian. Hallo Christoph. Ich habe eigentlich gleich mehrere Probleme auf einmal, kann man so sagen. Erzähl mir das Wichtigste für dich. Ja, das Wichtigste. Also ich habe ein Problem mit meinen wirklichen Eltern, mit meinen falschen Eltern und mit meinem wirklichen Bruder, kann man sagen. Mhm. Ich bin 23 und hatte, sag ich mal, das schönste Leben, was man sich eigentlich vorstellen kann, 23 Jahre lang. Mhm. Wir waren in einer glücklichen Familie, ich bin in sehr guten Verhältnissen aufgewachsen, sag ich mal. Und vor 2 Monaten fing das Ganze übel eigentlich an. Also vor gut 2 Monaten habe ich erfahren, dass meine Eltern, beziehungsweise meine Adoptiveltern, halt nicht meine richtigen Eltern sind. Mhm. Das habe ich durch Zufall erfahren. Ich denke mal, wenn es so weitergelaufen wäre, hätte ich es nie erfahren. Mhm. Und irgendwie aus dem inneren Drang raus musste ich irgendwie erfahren, wer meine wirklichen Eltern sind. Mhm. Meine Adoptiveltern hatten auch die Adresse noch und hatten noch unregelmäßigen Kontakt zu denen. Mhm. Und dadurch bin ich dann an die Adresse gekommen und habe auch Kontakt gesucht. So habe ich dann erfahren, dass ich noch einen Bruder habe, mhm. einen wirklichen Bruder, der noch bei meinen wirklichen Eltern auch lebt, kann man sagen. Mhm. Die wohnen in Hamburg. Mhm. Und jetzt habe ich die halt besucht und habe so erfahren, dass sie große Probleme mit dem haben, dass mein Bruder nur noch unregelmäßig zu Hause auftaucht und dass er wohl ziemlich abgesackt ist. Mhm. Ich hatte dann auch Kontakt zu meinem Bruder, der ist jetzt 18 geworden und ist wirklich, also ich war geschockt im ersten Moment. Es ist, also ich habe im ersten Moment gleich irgendwie bemerkt, dass er muss irgendwas mit Drogen zu tun haben. Mhm, ja. Und meine wirklichen Eltern sind ziemlich arm, also praktisch genau das Gegenteil von meinen Adoptiveltern. Also kommst du jetzt quasi in ein ganz anderes Milieu rein. Ja, also es war ein Schock, kann ich sagen. Also ich hatte sowas noch nie gesehen und auch noch nie Kontakt zu solchen Leuten gehabt. Das war auch. Worin liegt denn jetzt für dich eigentlich das Problem? Das Problem war im ersten Moment dieser Zwiespalt in meinen Gefühlen irgendwie. Also ich wurde so erzogen, dass ich im ersten Moment immer eine große Abneigung gegen solche Leute hatte. Mhm. Also du kommst aus einem sehr reichen Haus. Ja, ja, das kann man so sagen. Was ist denn der Vater vom Beruf? Die Richtung. Mein Vater eine Anwaltskanzlei und meine Mutter war Lehrerin, aber die ist jetzt. Ja, du bist erzogen worden, dass man auf Distanz geht zu Leuten aus der Unterschicht. Ja, es kam, denke ich mal, ganz von selber. Es war nicht direkt in der Erziehung, aber ich hatte auch nie Kontakt zu solchen Leuten und deswegen, es war nie ein Hass oder eine direkte Abneigung. Es war vielleicht mehr Angst oder Unsicherheit, sage ich mal. Ja, aber man hat dir vermittelt, die gehören nicht zu uns und wir bleiben auch mal auf Distanz. So ungefähr würde ich das sagen. Scheiß Erziehung, ne? Erstmal spontan. Ja, das habe ich dann, das habe ich aber praktisch erst jetzt bemerkt eigentlich. Mhm. Also bei einer anderen Erziehung hätte ich vielleicht jetzt nicht die Probleme, sage ich. Ja. Was macht denn dein richtiger Vater vom Beruf? Der hat eigentlich im Moment überhaupt keinen Job. Mhm. Also die leben in Hamburg in einer wirklich runtergekommenen Wohnung und mein Bruder, also deren Sohn, der ist auch kaum noch zu Hause. Ich weiß auch nicht, wie der an sein Geld kommt für die Drogen. Ich habe schon vermutet, dass er noch auf den Strich geht, irgendwie in Hamburg oder... Warum haben deine richtigen Eltern dich weggegeben damals? Ja, das weiß ich bis heute nicht. Also ich bin noch zu noch keinem guten Gespräch mit ihnen gekommen. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass es war, weil sie sehr jung waren, als sie mich gekriegt haben. Wie war denn das überhaupt dann, das Zusammentreffen, das erste mit den ganz armen Eltern? Ja, also die waren darauf vorbereitet, weil sie ja wie gesagt unregelmäßigen Kontakt zu meinen Adoptiveltern hatten. Warum haben die eigentlich Kontakt überhaupt noch mit denen? All die Jahre? Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob sie sich über mich erkundigt hatten. Also ich weiß auch nicht, ob es ein richtiger Kontakt war. Sie hatten auf jeden Fall die Adresse noch. Mhm. Wie oft und ob sie jetzt Kontakt hatten, kann ich gar nicht genau sagen. Mhm. Wie hast du dich gefühlt, als du denn da warst und ihr miteinander geredet habt? Ja, das war eigentlich das größte Problem, was ich hatte. Ich hatte ja, wie gesagt, aus dieser Erziehung vielleicht erstmal diese Abneigung, aber hatte trotzdem, ich kann es mir gar nicht richtig erklären, unheimlich viele Gefühle trotzdem. War es ein gutes Gespräch? Eine gute Atmosphäre, in der das Gespräch stattgefunden hat? Ja, eigentlich schon. Also umso länger ich da war und umso länger das Gespräch dauerte, umso mehr wurden diese Vorurteile und diese Abneigung abgebaut. Rümpfen denn deine Adoptiveltern jetzt die Nase, dass du mit den Leuten Kontakt hast? Mit den Leuten, sage ich, mit deinen Eltern Kontakt hast. Wie bitte? Das habe ich jetzt... Rümpfen deine Adoptiveltern die Nase, dass du mit deinen richtigen Eltern Kontakt hast? In gewisser Weise schon. Also ich hatte das Gefühl, dass sie es schon bereut haben, dass ich es erfahren habe. Mhm. Also ich finde, sie haben auch mehr oder weniger probiert, mich davon abzuhalten, mhm, Kontakt zu suchen. Also Christoph, ich finde es A, schon mal ziemlich beschissen, dass deine Eltern die Adoptiveltern es dir nie gesagt haben. Ja, das finde ich. Das war mein zweites Problem eigentlich. Erste große Kritik. Zweite große Kritik, dass sie dich arme Leute erzogen haben. Dass sie sich gesellschaftlich höher gestellt fühlen und die Nase rümpfen über Menschen, ja, also die weniger Geld haben. Es war nie so direkt, dass es mir so beigebracht oder gesagt wurde. Nee, aber man hat es dir von selber. Man hat es dir vermittelt. Ja. Ne, man kann es ja auch einfach per Erziehung vermitteln. Insofern ist das eigentlich für dich ein Glücksfall. Du kommst aus dieser satten, vielleicht sogar dekadenten bürgerlichen Welt raus und kriegst eine Erdung durch deine richtigen Eltern und lernst noch ein ganz anderes Leben und vielleicht ein viel ehrlicheres und bodenständigeres Leben kennen als das, was du da geboten bekommen hast bei deinen Adoptiveltern. Ja, jetzt hatte ich das Problem. Ich hatte, also es war wirklich wie eine glückliche Familie bei meinen Adoptiveltern. Mhm. Und dadurch, dass ich das jetzt erfahren habe, war ich schon, ich will nicht sagen sauer, aber sehr enttäuscht und schockiert irgendwie im ersten Moment. Sei froh, dass es jetzt also gekommen ist. Da sind einige Gefühle gegenüber meinen Adoptiveltern, mhm, kaputt gegangen. Und ich glaube, dass du wirst nur wachsen und du wirst nur mehr und bessere Erfahrungen machen jetzt durch diese neuen Informationen und durch diese neuen Erkenntnisse und Kenntnisse deiner Eltern. Ich weiß nur nicht, wie ich meinem richtigen Bruder jetzt helfen kann. Also wenn er bei meinen wirklichen Eltern bleibt, dann kommt er da nicht raus. Das ist jetzt ein ganz kompliziertes neues Problemfeld, Christoph, was wir jetzt nicht aufdröseln können. Ja. Dafür möchte ich dir gerne auch nochmal die Hilfe meiner Psychologin anbieten. Ich möchte dich jetzt nicht mit 30 Sekunden über deinen Bruder hier jetzt verabschieden, das geht nicht. Ich möchte dich nur ermutigen, wirklich weiter Kontakt zu deinen richtigen Eltern zu suchen, aufzubauen und dich eines Besseren belehren zu lassen, dass auch einfache Leute gute Leute sein können und dass es auch ein Milieu ist, das Respekt verdient und nicht nur das Milieu der Rechtsanwälte und Ärzte. Ja, das ist richtig. Mhm. Wir machen das genauso, wie wir es immer machen. Die Elke ruft dich gleich zurück. Und du rufst jetzt an. Du legst jetzt auf und die Elke ruft dich gleich an, Christoph. Ja, alles ja? Klar. Wegen des Bruders. Alles Gute. Danke schon mal, Domain. Tschüss, Christoph. Tschüss. Tschüss. Nicht mehr so ganz viel Zeit, aber schon etwas noch für Andrea. Und Andrea ist 28 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Erstmal super Sendung. Danke. Muss ich sagen, die höre ich eigentlich fast jedes Mal, wenn ich jetzt kann. Und ich wollte eigentlich zu dem Thema Binnenschiffer was sagen. Ach ja, am Freitag. Ja, genau. Ja, einen sehr netten Binnenschiffer hier auf dem Sender. Ja, und zwar bin ich Binnenschiffer-Gattin. Aha. Und ich wollte mich eigentlich nur melden, dass es die Frauen doch noch gibt. Ja, er sagte, es ist so schwer, Mädels zu finden, genau, weil die nicht mit aufs Schiff wollen. Ja, ja. Genau. Und ich sag mal, ich war jetzt so die ganze Zeit mit aufs Schiff, bis unsere Kinder zur Schule mussten. Wie lange warst du auf dem Wasser? Ja, ich war jetzt wir sind jetzt 7 Jahre fast zusammen. Ich war jetzt 4 Jahre mit auf dem Wasser. Und wo seid ihr geschippert hauptsächlich? Welche ja, Route? Ja, Kanal nach Berlin, wir fahren nach Frankreich, jetzt im Moment ist er in Frankreich. Ja. Und wir fahren eigentlich überall hin, über den Rhein und irgendwo hier nach Polen fahren wir, nach Stettin. Aha. Und da ist er meistens immer weg. Manchmal sehen wir uns nur einmal im Monat, mhm, oder so. Ich bin jetzt mit den Kindern zu Hause, weil die zur Schule gehen. Mhm. Also ich wollte nicht, dass die im Schifferinternat gehen. Mhm. Und da habe ich gesagt, ich bleibe zu Hause mit den Kindern. Mhm. Und es ist immer schön, wenn er nach Hause kommt. Glaube ich, ja. Also sage ich mal, die Frauen, die gebe doch noch, so wie meine Nichte, die ist mit dem Bruder zusammen, der ist auch Binnenschiffer. Ja, ich weiß, es dass, gibt der, noch. Dass der Anrufer schon fast Sorge hatte, dass er kein Mädel mitbekommt, ne? Weil, mhm. Ja, habe ich gehört. Ja, deswegen ja. Denke ich, rufe mal an. Ich hatte da probiert gehabt, aber heute bin ich ja durchgekommen. Das ist schön, dass du durchgekommen bist. Somit wissen wir, dass es auch glückliche Binnenschifferfrauen gibt. Ja, sehr glückliche sogar. Mit aufs Schiff gehen oder wie in deinem Fall jetzt auch zu Hause bleiben. Ja. Und somit machen wir, hoffentlich hört er noch zu, vielleicht kann er aber gar nicht mehr zuhören, ich weiß gar nicht, wo er heute schon rumschippert, mhm, aber wir machen ihm Mut, falls er doch noch zuhören sollte. Ja, eben, ne? Andrea, danke für deinen Anruf. Ja, tschüss. Alles Gute, tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, in der Technik Leo Scholten und jetzt nochmal die Telefonnummer, die richtige Telefonnummer vom Weißen Ring, das ist 01803 und dann 34 34 34. Morgen heißt unser Thema Feindschaften. Erzählt mir von eurem Erzfeind oder von wem fühlt ihr euch feindschaftlich behandelt. 1 Uhr Radio 1 Live, wieder Fernsehen. Ich freue mich auf euch. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Schöne Nacht.